Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Es ist schon wieder eine Weile her, dass wir Netzstimmen-Dingens hatten. Jetzt schauen wir mal, ob wir in nächster Zeit ein paar mehr hin haben, weil ihr seht da an dem Hintergrund, ich habe mir heute den Philipp Scharf eingefangen und ich habe mir noch mal jemand anders eingefangen, auch vom sogenannten Cyber, was heißt sogenannten, vom Netzwerk Cyberlago. Das ist ein Digital Competence Network und da kann man das auch noch hier lesen. Cyberlago ist ein Netzwerk, also da geht es um Digitalkram. Ja? Und zwar hat sich das vor ein paar Jahren ursprünglich in Konstanz gegründet, ist aber jetzt um den ganzen Bodensee auch auf die Schweizer und Österreicher Seite diffundiert und versucht, alle Leute zusammenzukoppeln, die mit IT zu tun haben. Ich glaube, wir haben mit 20 oder 30 angefangen und sind inzwischen auf über 100 angewachsen. Ich glaube sogar über 150, wenn ich mich nicht täusche, aber ich will nicht lügen. Und Philipp ist einer von denen und wir haben überlegt, damit alle ein bisschen besser kennenlernen und damit andere Leute besser kennenlernen, was im Cyberlago-Netzwerk so alles so rumschwirrt, fragen wir den Philipp mal. Philipp, hallo, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Oliver, ich bin der Philipp und ich habe in Physik in Zürich und Konstanz studiert. Und habe dann während meiner Masterarbeit gemerkt, ja, da ist ja ganz viel Informatik drin. Und ich habe Computersimulationen gemacht und habe dann gesehen, eine intensive Recherche gemacht, gesehen, die Literatur ist sehr unübersichtlich und es wäre doch interessant, wenn man den Computer zur Hilfe nehmen könnte, um da ein bisschen automatisch Ordnung reinzubringen und automatisch Zusammenfassungen zu erstellen. Und so bin ich dann in die Informatik gekommen, zu Professor Bela Gipp in der Uni Konstanz und habe da meine Promotion angefangen. Und jetzt bin ich so gegen Ende dieser Promotion und habe dann hoffentlich auch bald den Doktortitel in Aussicht. Etwa 15 Publikationen im Bereich Computerlinguistik und maschinellen Lernen. Das werden wir ja nachher drüber sprechen, denke ich. Mhm. Und habe aber mit dem anderen Bein war ich immer in der Industrie und während der Promotion 50% für eine Schweizer Consulting-Firma gearbeitet, BMT, die ist auch im Cyberlago-Netzwerk. Mhm. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich dann freiberuflich selbstständig und arbeite als Data Consultant auch für internationale Kunden. Habe einige öffentliche Vorträge über Data Science gehalten in Deutschland und der Schweiz und bin im Bereich Wikimedia, also auch für Wikipedia, tätig im Bereich der Wissensrepräsentation mit künstlicher Intelligenz auch. Und in meiner Freizeit bin ich Tanztrainer beim Tanzclub Konstanz. Da haben wir einige Dinge gemeinsam. Jetzt spule ich mal noch ein Stück zurück, weil ich finde es immer ganz spannend. Die Physik-Masterarbeit war wozu? Die war jetzt an der Uni Konstanz und da ging es um Relativitätstheorie und Simulation von der Kollision von zwei schwarzen Löchern und den dabei frei werdenden Gravitationswellen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn so zwei schwarze Löcher kollidieren, machen die einen unglaublichen Krach. Nun ist der Krach nicht in Schallwellen, weil wir haben ja gar keine Luft. Die immer machen werden. Und das sind dann Das ist nur das Geräusch, was man innen hört. Ne? Ja, genau. Und das sind Gravitationswellen. Und die wurden ja jetzt, 14, genau. Entdeckt so, und das war auch so ziemlich die Zeit meiner Masterarbeit. Ich glaube, das war 2000. Ich glaube, Hawking hatte die vorhergesagt, oder? Oder wer hatte die? Ursprünglich wurde die schon, glaube ich, das weiß ich jetzt gerade nicht, wer das zum ersten Mal vorhergesagt hat. Sie ergeben sich aus den Einsteinschen Feldgleichungen, falls die jemand kennt. Jedenfalls habe ich da Computersimulationen vor allem analysiert. Das heißt also, die Daten der Computersimulation waren vorhanden. Jetzt bin ich hingegangen und habe diese Daten, also einen Big Data Datensatz sozusagen, analysiert und visualisiert, habe mit dem Visualisierungsinstitut in Stuttgart gearbeitet und da bin ich dann in den Bereich Data Science gekommen und habe gemerkt, dass das super interessant ist und dass man ja eigentlich diese Schnittstelle zur Informatik dort hat und aus allen möglichen Disziplinen kommen kann. Und das ist das Schöne an der Data Science, dass man da eben so interdisziplinär unterwegs ist. Mhm. Und die Methoden, die man dort hat, dass man die auf alle möglichen Gebiete und Bereiche anwendet. Die Konstanzer Informatiker sind ja auch ganz fit beim Thema Visualisierung, ne? Also ja. Oliver Deussen. Diese Riesenbildschirme, aber die haben ja auch mal irgendwie so einen Prototypen gemacht von was, wo man gesagt hat, ich will aber auf einem kleinen Bildschirm, also auf dem Handybildschirm irgendwie so Bibliotheksdaten übersichtlich darstellen und so weiter. Da gab es ja sehr, sehr coole Projekte. Genau, sie haben auch diese immersive Grafik, also Virtual Reality und diese Dinge, so Interaktionen. Da machen sie sehr viel Forschung. Ja. Es gibt, glaube ich, einige Arbeitsgruppen sogar. Bereich Computerkraft. Wir schmeißen einfach mal das Wort Metaverse in den Raum, damit mindestens drei, damit der Algorithmus uns dann da richtig einsortieren kann, dass wir unter anderem auch darüber geredet haben. Ja. Genau. Hashtag. So. Und wie kommt man jetzt? Also und Computerlinguistik finde ich natürlich auch spannend, weil ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich bin Germanist und Anglist und habe natürlich Literatur und Linguistik studiert und habe zwar nie also wenn man jetzt pur Linguistik studiert, muss man auch eine Programmiersprache lernen. Das habe ich dann zwar versucht, saß in der ersten, im ersten Kurs zu C++ und habe schon nach einer Viertelstunde, obwohl ich mal Basic gelernt hatte, nichts mehr verstanden und habe dann gedacht, nee, muss nicht sein. Habe aber immer so mit Lisp und Prolog und irgendwie so einem Kram ein bisschen rumgespielt. Mit Lisp konnte man ja hübsche Sachen machen. Und habe eine Lisp-Eliza ein bisschen aufgemotzt und so weiter und so fort. Da kann man ja schon ganz hübsche Sachen machen. Aber zu mehr hat es nie gereicht. Also ich habe immer nur Code genommen und angepasst, aber nie von null das Zeug gebaut. Also mal kurz beschreiben, Computerlinguistik, das ist ja, ich glaube, jetzt nicht jedem so... Ja, geläufig. Also Linguistik, Sprachwissenschaft, ne? Aber Computersprachwissenschaft, die Sprachen sind doch definiert. Was machen wir denn da? Genau, also das ist tatsächlich auch mein Promotionsthema, deswegen kann ich da einiges zu sagen. Ja, das ist gut, genau. Also, aber da bewegen wir uns im Bereich mathematische Computerlinguistik, aber da sage ich gleich noch was dazu. Okay, ja. Du hast Eliza angedeutet, ich glaube, das weiß auch nicht jeder, was das ist. Das ist ein Chatbot. Und zwar der erste Chatbot, das ist dann also ein Psychiaterin gewesen. Ja, also das hat der Josef Weizenbaum, hat das damals programmiert am MIT und es sollte eine Psychiaterin oder eine freudianische Psychiaterin simulieren. Ja? Also wenn man Vater gesagt hat, hat sie gesagt, möchtest du mehr über deinen Vater sprechen, ja, und so weiter. Und der Weizenbaum hat ja dann gesagt, was ihn am meisten geschockt hat, war, dass die ganzen Psychiater gesagt haben, oh Gott, die nimmt uns die Arbeit weg. Das ist ja... Ist ja irgendwie keine Ahnung, ein 100-Zeilen-Basic-Programm oder so gewesen. Ne? Das sagen die Leute heute noch jeweils auf einem anderen Niveau und in anderen Branchen überall. Also Computerlinguistik, so ganz grob, ist eben, dass wir die Sprachprobleme im Computer abbilden und dass letztendlich das Ziel ist auch, dass der Computer ein menschenähnlicher Kommunikationspartner wird und dass er die Sprache des Menschen interpretieren kann, verarbeiten kann. Und das ging eigentlich los mit dem sogenannten Turing-Test, wo man sich überlegt hat, das können Maschinen denken, war die Frage. Und das ist ja eine philosophische Frage. Mhm. Und dann hat der Alan Turing gesagt, ich glaube 1950 rum, ja, wir können es ja vielleicht so modellieren, können uns dem annähern, wenn ich jetzt einen Computer vor mir habe oder einen Mensch und wenn ich dann nicht entscheiden kann, also wenn ich nicht merke, dass mir eigentlich ein Computer ging, oder dass ich mit einem Computer kommuniziere, eher gesagt. Also meistens ja dann irgendwie über eine Tastatur vielleicht, zumindest damals. Und wenn man das jetzt nicht unterscheiden kann, dann könnte man sagen, vielleicht der Computer kann denken. Leider ist das bis jetzt noch nicht gelungen, dass tatsächlich in einem intensiven Gespräch kommt immer irgendwie heraus, man merkt immer, das ist jetzt noch ein Computer. Und das wurde wurde ein sogenannter Loebner-Preis ausgeschrieben seit schon einigen Jahren. Und jedes Jahr versuchen Teams, diesen Turing-Test zu bestehen. Und bis jetzt ist es noch nicht gelungen. Die Preisgelder sind nicht besonders hoch, aber ja, es geht ja um viel mehr eigentlich. Ja, Aber um zurück zu kommen, kann man da sagen, woran es ist sozusagen daraus entstanden, ja. Woran man es merkt, gibt es halt Missverständnisse oder fängt der an, plötzlich über das Wetter zu reden oder woran merkt man das? Ja, ich denke, wenn man jetzt oft genug Fragen stellt, dann kommt man halt am Ende ans Ende der Daten, die dieser Algorithmus hat, auf den er trainiert ist, weil er doch einen beschränkten Horizont hat, kann man so sagen. Und insbesondere der Kontext sehr, sehr entscheidend ist für eine erfolgreiche Kommunikation. Und daher, wenn man den Kontext sehr flexibel gestaltet, dann ist irgendwann einfach die Maschine unfähig. Und jetzt ist es eben so, das scheitert hauptsächlich an der Semantik. Wir haben ja Syntaktik und Semantik in der Sprache. Und die Syntax sind also die Zeichensetzungen. Das ist eigentlich kein so großes Problem. Das ist das sogenannte Natural Language Processing, Verarbeitung der Sprache. Aber wenn wir in den Bereich Natural Language Understanding, Interpretation kommen, dann sind wir im Bereich der Semantik. Und da ist eben das große Ziel, dass der Computer wirklich versteht, was er da sagt. Also da man könnte sagen, erstes Problem Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten. Ja, genau. Also vielleicht für die anderen Zuhörer, die jetzt irgendwie, also man könnte sagen, der kann irgendwie rausfinden, das ist ein Artikel, das ist ein Nomen, das ist ein Verb, das ist ein Adjektiv, ne? Also das und hier ist der Satz zu Ende oder so. Aber er kann nicht rausfinden, ob ich mit Bank jetzt was zum Sitzen meine oder ob ich da Geld abheben will. Also es geht schon beides, also dieses Verb, Nomen und so weiter, das nennt man Part of Speech Tagging, also welche die Bereiche des Satzes sozusagen klassifizieren. Das geht ja schon und das zählt man mittlerweile eigentlich auch schon in den Bereich Natural Language Processing. Das ist schon fast... Das wäre das, ne? Das ist ja trainiert, da hat man ein Vokabular und da ist dann schon festgelegt, was ist was. Aber jetzt in die andere Bereich, wenn man in die Richtung Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten geht, da wird es dann schwierig, weil die wieder vom Kontext abhängen. Und zum Teil funktioniert das auch, aber solche Kontext, sowas wie Kontext erkennen, das hängt sehr stark vom Training ab und eben von den Daten, wie ich sage. Also das können maschinelle Lernmodelle schon tun, aber da müssen sie auf riesen Mengen von Texten trainiert werden. Und selbst da hat man immer das Problem, die Sprache ist sehr, sehr lebendig und es ist sehr schwer zu formalisieren. Also in der Computerlinguistik ist ein großes Problem die sogenannten Encodings. Das heißt also, wie kann ich die Sprache repräsentieren, also Wissens- oder Sprachrepräsentation. Und da kann ich jetzt auch so einen kleinen Übergang machen zu meinem Promotionsthema. Ich fange dieses Problem noch von einer ganz anderen Seite an, Ich gehe in Richtung mathematische Sprache. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich so mathematische Formeln mir anschaue, dann kann ich als Physiker oder Mathematiker häufig erkennen, das ist jetzt dieses Konzept. Ja, das kann irgendwie Einstein-Gleichung sein, E gleich mc Quadrat. Und jetzt ist aber diese Formel ja in verschiedenen Variationen auch da. Also man kann die ja umstellen. Kennt man noch aus der Schule, irgendwie nach nichts auflösen und so weiter. Und dann ist es immer noch dieselbe Formel, immer noch dasselbe Konzept. Dann kann ich Integrale nehmen und so weiter. Und diese Variationen von diesen Formelkonzepten zuzuordnen, mithilfe des Computers, also das ist sozusagen ich nenne es Formelkonzepterkennung, das ist eigentlich das Thema, was ich mir zur Aufgabe gesetzt habe. Und das kann der Mensch, aber das kann der Computer noch nicht so gut. Jetzt fragt man sich aber, was ist eigentlich die Anwendung? Man muss ja das erkennen. Da wollte ich gerade fragen, ja. Ja, er soll irgendwann auch Fragen zu mathematischen Dokumenten beantworten können. Also wir haben das sogenannte Question-Answering, Frage-Antwort-Systeme, haben wir im natursprachlichen Bereich schon ganz gut. Wenn ich in Google, kann ich mein Handy reinsprechen, ja, wie hoch ist der Eiffelturm? Oder wie komme ich zur nächsten Tankstelle oder so. Da sind wir schon relativ erfolgreich, wenn ich, oder auch über ein Dokument abfragen, ich habe hier irgendwie diesen Text. Der Protagonist, wie alt ist er eigentlich? Aber wenn ich jetzt ein mathematisches Dokument habe und darüber eine Frage stelle, Also dieses Mathematical Language Understanding, wenn man so will, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang, auch weil es vielleicht eine Nische ist und ja, die nerdigere Ecke ist. Aber was ich dann als Anwendung erstellt habe, ist ein mathematisches Frage-Antwort-System, wo ich eben zum Beispiel auch so Physikfragen stellen kann, wie was ist die Beziehung von Masse und Energie? Und dann bekomme ich eine Formel rückgemeldet. Ja. Also es ist ein sehr spezielles Thema, ist eine sehr spezielle Nische und das ist ja dann perfekt für ein Promotionsthema. Und deswegen ich wollte gerade sagen, für die Promotion muss man ja auch was finden, wovon noch vorher keiner draufgekommen ist. Ne? Und eine weitere Anwendung, und das ist eigentlich so die, denke ich, noch viel wichtigere Anwendung. Ich habe ein System entwickelt, was Fragen generieren kann. Also wenn ich jetzt umgekehrt gehe, ich habe ein Konzept wie I gleich mc Quadrat. Und jetzt kann ich daraus wiederum Fragen generieren und insbesondere für den Bildungsbereich, weil ich möchte Lehrer entlasten, die sich immer wieder neue Aufgaben ausdenken müssen, irgendwie verschiedene Zahlen zu generieren und müssen dann verschiedene Aufgaben machen für neue Prüfungen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich diese Methode entwickelt habe, kann ich natürlich damit auch den Lehrern diese Aufgabe abnehmen und den Schülern in eine eigentlich unendlich viele Möglichkeiten jedem einzelnen Schüler eine Aufgabe schicken, die mit eigenen Werten ist, komplett individualisiert zugeschnitten und dann kann das System sie direkt korrigieren und alle sind happy und der Lehrer hat, oder die Lehrerin hat kein Stress. Die Mathelehrer habe ich eh immer beneidet. Ja, wir haben Deutsch- und Englischlehrer mussten den ganzen Sums lesen, die mussten nur, nein, ich übertreibe, ja, die mussten natürlich das, auch den Weg überprüfen, aber ja. Aber das geht deutlich. Also ich hatte Mathe-Kollegen, die haben immer die Arbeit am selben Abend noch schnell korrigiert. Ja. Das ist richtig. Also diesen Prototyp habe ich jetzt tatsächlich auch entwickelt. Der wird publiziert. Dieses System ist in der Lage, SIG-Aufgaben zu generieren, unendlich viele Variationen. Aber genau, da waren wir jetzt im Bereich der mathematischen Sprache. Wenn wir jetzt zu der Natursprache wieder zurückgehen. Und das heißt, ein Gag muss ich jetzt noch unterbringen. Das heißt, ich kann sagen, die Lösung ist 42. Was ist die Frage? Ne? Das ist zum Beispiel schon was man mit Hilfe von Training auf großen Textdatensätzen beantworten kann, weil diese Frage, das ist ja Literatur sozusagen. Ja. Aber wenn ich jetzt eben wieder nochmal zum Deutsch- oder Englischlehrer zurückgehe und sage, ja, okay, wir können einfache Sachen generieren. Diesen Bereich automatische Testgenerierung ist auch ein Forschungszweig. Ja. Aber wie sieht es denn eigentlich auch mit so Deutsch aufsetzen oder Englisch? Ja. Das wird schon viel, viel schwerer. Und das liegt eben daran, dass ich so viele Lösungswege habe, also definitiv unendliche Zahl von Möglichkeiten, jetzt so eine Frage zu beantworten. Und da stößt, und vielleicht ist ja auch das Thema KI so generell jetzt eigentlich hier in dem Gespräch, die KI an ihre Grenzen. Ja. Da sind wir eben noch nicht so weit, so eine generelle künstliche Intelligenz zu haben, die dann so erfahren ist, dass sie das alles beantworten kann. Und das große Thema ist, die künstliche Intelligenz hat nicht so viel Sprachwissen sozusagen, wie sich der Mensch im Laufe des Lebens aneignen kann. Wobei eigentlich könnte man die komplette, was weiß ich, diese Gutenberg-Texte und so weiter, könnte man alles reinschmeißen, ne? Also mehr als jeder Mensch gelesen hat. Ja, und das wird auch gemacht. Also es gibt ein Projekt, das heißt GPT-3, General Transformer. Das ist von einer kalifornischen Firma OpenAI heißt die. Die wurde von Elon Musk auch mitbegründet. Die haben jetzt also wahnsinnig große Texte. Das sind also Bücher und Wikipedia-Artikel und also so ein Web-Scraping. Das ist also so fast das halbe, also ganze Internet, wie Prozent weiß ich nicht, aber sehr großer Teil. Und Microsoft hat dann die Server zur Verfügung gestellt. Und da haben sie das drauf trainiert. Und der kann zum Beispiel programmieren jetzt, also dieses Modell. Und kann Anzeigen schreiben, so Werbeanzeigen, Produktbeschreibungen. Also wahnsinnig viele Natursprache, also so Computerlinguistik-Tasks, die da möglich sind jetzt. Ja. Aber dennoch wirklich intelligent ist es nicht. Es funktioniert also es funktioniert nicht regelbasiert, sondern es funktioniert schon mit maschinellem Lernen. Das heißt, es wird interpoliert, also es ist nicht so diese Regel, wenn dann dort, sondern es rechnet ja mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz allgemein und maschinellem Lernen. Maschinelles Lernen ist eigentlich Statistik. Und deswegen ist es auch so ein bisschen manchmal eine Wundertüte, was rauskommt. Aber dennoch, es kann nichts anderes rauskommen, als was in den Daten steckt. Und wenn ich jetzt irgendwo mal die 42 in eine 43 umändere, dann kommt vielleicht auch die 43 raus. Okay, gut. Da haben wir die Grundlagen mal so ein bisschen abgefrühstückt. Da hast du bei mir durchaus einen Nerv getroffen, weil es schon auch Sachen waren. Also ich habe auch mit Eddington Monkeys rumgespielt, schon relativ früh. Und habe da meinen Rechner länger rechnen lassen, um da irgendwelche Texte zu generieren. Und jetzt ist natürlich spannend, was baust du da jetzt für Lösungen draus oder auf dieser Grundlage, was für Lösungen kommen da jetzt für Kunden raus? Mit was für Fragestellungen kommt jetzt ein Kunde zu dir und was kriegt er von dir für eine Lösung dafür geliefert? Ja, also genau. Sehr attraktiv oder gerade innen ist das Thema Chatbots, wo wir angefangen haben mit Eliza, weil es einfach im Kundenservice, zum Beispiel auch wenn es in Callcentern Menschen ersetzt, das ist wieder ein Thema Risiken von KI, aber also da kann man auch viel Zeit einsparen. Das ist ein Thema, also ich persönlich mag diese Chatbots auf den Seiten nicht, die nerven, die kriege ich weg. Aber ich kann sie entwickeln. Ich weiß, ja, aber ich weiß, wie sie funktionieren. Meistens so voll, dass sie sagen, wollen sie nicht doch lieber mit einem Menschen telefonieren? Ich so, ja. Ja, das ist auch der Punkt. Wir sind mittlerweile in diesem Speech-to-Text und Text-to-Speech soweit, dass wir eben sehr gut Computerstimmen generieren können. Wir können ja auch sowas wie Deepfake machen. Das heißt, ich kann mit meiner Stimme irgendwelche Texte, also ich kann irgendwas eintippen und es mit meiner Stimme sprechen lassen. Da gibt es so sehr viele Möglichkeiten. Und Google hat ja, das war auch, glaube ich, 2016, 17 rum, diese Friseurtermingespräch, wo man anruft und das war bekannt. So, also Chatbots sind jedenfalls kein großes Thema. Dann gibt es aber eben auch Natural Language Generation. Das heißt, wie ich gesagt habe, man kann zum Beispiel Produkttexte generieren lassen, wenn ich also irgendein Produkt habe und da sind so tabellarisch irgendwelche Merkmale aufgelistet, ist das ja noch lang kein guter Text, der irgendwie attraktiv ist, wenn ich das bewerben möchte. Und jetzt kann die KI hingehen und sagen, ja, ich mache Input Produktmerkmal und schreibe mir mal einen Text irgendwie im Style von Instagram oder Facebook taugliche Anzeige oder sowas. Das ist jetzt zum Beispiel möglich und das geht zum Beispiel mit diesem GPT-3 ganz gut. Und das kann man natürlich auch für Immobilien nehmen und andere Dinge, die man bewirbt. Also das hat tatsächlich ein großes Marktpotenzial und dann gibt es sogenannte Copywriting, überhaupt irgendwelche Texte zu schreiben. Da werden ja so Copywriter angestellt und doch auch an einiges an Kosten für eine Firma oder Webseiteninhalt erstellen oder Blogs also schreiben. Katalogtexte, ne? Also Katalogtext. Ich hatte mal den Job, da habe ich, also das habe ich nur einmal gemacht, weil ich fand das so schrecklich. Da hat jemand diese Papierarmbänder, die man hat bei so, was weiß ich, bei der Disco zum Eingang oder beim Open-Air-Ding oder was auch immer, ne? Oder die man jetzt benutzt, um irgendwelche Impfstatus anzuzeigen. Wenn einer einmal getestet wurde in Konstanz, dann hat er ein Band und dann sieht man, ah ja, der ist schon gecheckt und so weiter. Und da gab es diese Bänder und für jede Farbe musste ich irgendwie schreiben, wofür die besonders gut geeignet ist. Und dann musste aber auch noch das Wort weiß oder schwarz oder rosa in einer bestimmten Frequenz von mindestens 15% oder so vorkommen. Da bist du schier wahnsinnig geworden. Also das habe ich einmal gemacht, als ich irgendwie knapp bei Kasse war. Ist auch schon ewig her. Aber da habe ich dann gedacht, okay, wirklich arme Menschen, die das... Also wenn man das einen Computer machen lassen kann, das ist sicher nicht schlecht. Genau, und es geht halt häufig um Dinge, wo sich irgendwie ein Muster wiederholt. Also wenn ich irgendwelche Produktmerkmale nehme und daraus einen Text schreiben soll, dann habe ich doch ungefähr ähnliche Regeln meistens, mit denen ich das verarbeite. Und das ist zum Beispiel was, was halt der Computer lernen kann. Maschinelles Lernen eignet sich ja besonders für diese hochrepetitiven Tasks, wenn man so sagen kann, wo man ähnliche Muster hat. Und das ist auch ein großer Mehrwert. Blogs ist ein Thema, was auch kommt, ist ein bisschen schwieriger, weil doch mehr noch Kreativität drin ist und weniger vorhersehbar sozusagen. Aber auch da geht man jetzt ran. Der Markt ist uns, also es gibt sehr, sehr viele Anbieter jetzt auch mittlerweile von diesen computerlinguistischen Modellen. Fast zu viele, würde ich sagen. Aber das ist so ein Thema, was halt jetzt Kunden interessiert und was jetzt auch zunehmend noch weiter wachsen wird, sonst gäbe es auch nicht so viel Angebot, ja. Also die Gut, Nachfrage ist schon da, ja. wie lange dauert es, deine Vorhersage, wie lange dauert es, bis die erste Netflix-Serie komplett von einem Computer geschrieben wird? Also man sagt nur irgendwie, man gibt das Thema an und die grobe Plotline und den Rest macht der Rechner. Also das könnte schon noch so 5 bis 10 Jahre gehen. Also es ist so, dass ja Harry Potter, also es wurde so ein zusätzlicher Harry Potter Band geschrieben. Unglaublich witzig, aber eben halt vor allem auch witzig, weil es doch teilweise sehr unrealistische Dinge sind, die da rauskommen. Also das kann ich jedem empfehlen, mal reinzuschauen, aber es ist Ja, eben vor allem witzig. das macht die Dark Mirror, ne? Macht das, ne, oder wie heißt? Ne, nicht Dark Mirror, Cold Mirror. Cold Mirror bei YouTube macht es. Die macht immer so Harry Potter, also die lässt, glaube ich, GPT-3 Harry Potter Sequenzen schreiben und liest es dann vor oder so. Genau, also GPT-3 kann ja mittlerweile jeder so verwenden, Ja, benutzen. genau. Es war vorher in der Beta-Phase, jetzt kann man es einfach nehmen und Ich dann habe irgendwann muss vorhin man. versucht, ein Webinterface zu finden, aber ich habe nur das mit dem, ja, hier Beispielanwendungen. Ah ja, hier. Mal schauen. Q&A. Ah ja, können wir mal. Moment, vielleicht können wir das. Ah nee, das ist jetzt nicht zum Ausprobieren. Nee, das ist nur die API. Also. Oder hast du irgendwas, wo man, ich meine, ich hätte das auch schon irgendwo mal ausprobieren können, aber. Ich habe es jetzt gerade nicht reif, man muss sich da eben anmelden und dann gibt es die sogenannte Sandbox, wo man so ein bisschen rumprobieren kann. Ja, okay. Aber es sind jedenfalls, es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten und was ich interessant finde, weil diese ganzen Firmen, die bauen halt einfach darauf auf und verwenden das und es ist teilweise halt auch fragwürdig. Erstens ist die Qualität teilweise noch nicht so gut. Und meiner Meinung nach muss man das halt sehr, sehr stark dann noch erweitern mit einem regelbasierten System. Und darin liegt jetzt eigentlich die Kunst. Wie kann ich diese GPT-3 Outputs, die mit Deep Learning, also mit wirklich sehr tiefen neuronalen Netzen generiert werden, mit regelbasierten Dingen, diese Aufsätze sozusagen kombinieren, dass ich dann da ein optimales Ergebnis erziele. Aber es ist sehr spannend. Man kann es, glaube ich, nur in Englisch machen. Ich glaube, es ist nur in Englisch. Meine ja, ich versuche mich jetzt gerade parallel Ja. hier zu registrieren. Darum gucke ich gerade ein bisschen komisch, dass man da vielleicht Ja, man kann sich Example. mit Google einloggen, zum Beispiel. Ja, genau, das habe ich schon gemacht. Und Also, dann das ist ja müsstest für du auch nett. Man das. kann einen Text eingeben, der dann für einen Zweitklässler zusammengefasst wird. Aber mal gucken. Open in Playground, cool. Vielleicht Ja, können wir wenn du das mal das mal kurz. öffnest, dann Genau, können wir das mal am Screen durchgehen. ich kann das mal kurz zeigen. Jetzt müsste das eigentlich gleich Ah ja, aufgehen. perfekt. So, Genau. jetzt kann ich hier eine Frage stellen. Ja, was soll man denn fragen? What happens when two black holes collide? Ah Oder? ja. Ja, sehr gut. Das ist doch eine ganz wichtige Frage. Upsa, so, generate. Aha. Ganz halt, ja. Vielleicht muss man hier ein Leerzeichen machen. Vielleicht nochmal alles löschen bis zum Ja. Fragezeichen. Moment, vielleicht A colliding, Moment. Ansonsten müsste man an den Hyperparametern da rechts noch was tunen. Gucken wir mal. Aber was heißt das denn mit dem Stopp? Nee, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich würde nochmal alles löschen bis zum Fragezeichen unten drunter. Also nur unten drunter. Ab dem A Doppelpunkt. Ach so, also hier. So. Ja. Ups, nee, das geht nicht. Ich muss hier. Kann man nicht mehr löschen? Nee, ich muss hier. Ja, dann so. Ja, okay, schade. Aber es ist vielleicht auch zu schwer. Okay, also gut. What is Astrophysik? Two, ja. Nein, Moment, Moment. Also ja, mal gucken. Das könnte gehen. Das müsste doch können. Das, also ja, das ist ja schon mal, haben wir schon das mal. Geht schon. Gemacht, ne? Okay. What is the meaning capital of life? Oh, das ist sehr interessant. So, zack. Warte, vielleicht ist what is the capital of France? Or okay, okay, okay. What is the capital of France? Schauen wir es mal absichtlich falsch. Okay. Das ist ja, cool. Immerhin. Aber das... Generate. Ich sehe schon, du bist da sehr kreativ. Also, jetzt wissen wir es. Das war doch der Auswahl. Gut. Also. Spannend, ja. Und wenn du jetzt hier auf Examples gehst, also da oben, Examples, ja. Playground, dann haben wir mal einen kleinen Überblick, da was man so alles machen kann. Also ein Chat, open-ended conversation, ja. Gott. Ja, das geht in Richtung ja, leise. Wir hoffen, dass das irgendwie human. How do you know that I am human? Ah ja. Do you have ears? I see none. Okay, was schon mal ganz gut. Bitte? Ja, aber frag du mal noch was, dann ich glaube, das ist dann. Ich überlege. My internet connection. Oder what is sound vielleicht? Is broken. Vielleicht weiß ich. What I do. Sowas kann auf jeden Fall beantwortet werden. Schauen wir mal. Ja, frag mal, ob er weiß, was Sound ist. Das okay. Könnte aber auch in der Definition. What is sound? Also eine typische Physikerfrage. Dann bist du so ein. Ah, ja. Sound is a type of energy. Jetzt kann man the meaning of life noch zum Schluss schreiben. Okay, genau. What is the meaning of life? Sagt er sicher ein Film von Monty Python. Ah, das ist irgendwie komisch. Ne? Da. Okay. What happens when two black holes collide? Also da habe ich irgendwie ganze Zeit Fragen erwischt, wo ja, irgendwie ja. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber wenn du jetzt nochmal zu den Examples gehst, vielleicht können wir das einfach nochmal kurz ja, genau. Schauen, also, so mal so überfliegen, dass die Zuschauer sich das Moment. Mal so vorstellen kann, was man da so alles macht. Ja, genau, mal schauen. Zack. Also Frage, Antwort, Chatten, Grammatik. Oh, Movie besser. To Emoji, guck mal. Das ist natürlich. Das ist doch gut, oder? Also es gibt sehr, sehr viel interessante Dinge zu tun. Star Wars Generate. Was ist das? Verstehe ich jetzt nicht. American Whale. Da ist jetzt auch der wirtschaftliche Wert eventuell fragwürdig. Ja, stimmt. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Anwendungsfälle jetzt bei den Beispielen, die auch einen wirtschaftlichen Wert haben. Also von dem ich da geredet habe, das ist die noch ein Stück weiter unten. Ah, hier kann man von einer Programmiersprache in die andere zum Beispiel. Auch interessant, ja. Hier explain, das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast hier, mathematisch, also der hat Code, ja, und dann sagt er hier, der erklärt dann, was ein Stück Code bedeutet. Das, sowas ist natürlich cool, ja. Wenn jemand ganz hässlichen Code geschrieben hat, dann kann man die Kommentare generieren. Aber die Sache ist, dass das auch kein wirkliches Verständnis ist, sondern er schaut dann halt nach Ähnlichkeiten mit Code-Snippets. Python Bugfixer ist sicher auch. Ja, also ich habe von diesem, wenn du auf der rechten Seite schaust, noch ein bisschen weiter oben gehst, Add from Product Description. Das ist das, wenn ich geredet habe. Das ist tatsächlich. Okay. Also das heißt, wir brauchen jetzt irgendwas von Amazon, ne? Irgendwie Amazon Schuhe, irgendwas. So. Und dann haben wir hier, oder hier. Das ist, glaube ich, nicht Amazon, aber. Ist mal ein Online-Shop. Geht alles. Also man braucht halt irgendeine trockene Beschreibung und kann der Computer so ein bisschen aufmotzen und sagen, dass es ein bisschen attraktiver klingt als nur einfach die Beschreibung der Merkmale. Also so ein trockener Merkmalstext. Irgendwie. Weiß ich jetzt nicht. Scheint hier irgendwie nicht zu funktionieren. Ja, du bräuchtest einen Text, den man erstmal aus dem Merkmal generiert. Moment, Amazon. So, wir brauchen irgendeinen Router oder irgendwas. Wir brauchen irgendwas mit technischen. Ja, das ist gut. Oder hier, das sieht doch gut aus. Obermaterial. Ja, einfach mal so, genau. Und dann sage ich irgendwie. Ja, mal die Tabelle. Schreibe ich noch rein. Moment. Ja. Achso, das ist jetzt allerdings Deutsch. Das könnte ein Problem sein. Achso, ja, stimmt. Okay, Moment. Gott, jetzt habe ich mich hier total. Das Problem ist, Moment, ich sehe hier die obere Leiste nicht. Ja, bei Zoom hat man immer dieses Teil. Ja, die konnte ich gerade ausblenden. So, jetzt müsste, aus irgendeinem Grund. Wenn du es auf Englisch haben möchtest, es gibt einfach mal einen englischen Begriff ein, wie oder Running Shoes oder so. Ich weiß gar nicht, ob die. Nee, Deutschland. Nee, das ist alles auf Deutsch. Nee, das wird alles auf Deutsch gemacht. Aber man kann auf jeden Fall dort Beschreibungen generieren. Der wirtschaftliche Wert ist schon da, aber wir sind ich muss es auf Englisch umstellen. So, jetzt. So, das sieht doch gut aus. Kopieren, dann muss ich nur noch sagen, irgendwie Ballet Flat Shoes oder so. So, das muss man gar nicht unbedingt. Ding wieder finden. So. Sieht man dann. Du bist, glaube ich, auf, du hast jetzt Playground, das Tab da links geöffnet. Also ein Tab nach links. Da ist es. Und jetzt dabei nur bei Product eigentlich. Nee, das ist jetzt alles weg. Achso, okay, Moment. Das ist was anderes. Nee, du müsstest nochmal zurückgehen. Mal laden. Doch, hier. Nee, das hat irgendwie schon. Ja, und jetzt einfach nur das, was nach Product Doppelpunkt steht. Und dann würde ich das Aimed Ad wegnehmen, also nur Run on Facebook. Ich weiß nicht. Da steht to run on Facebook aimed at parents, also in der ersten Zeile. Also okay. Da kann man noch die Zielgruppe nennen. Gut. Würde ich jetzt. So, generate. Jetzt gucken wir mal, was er kann. Na? Also looking for a versatile flat that you can wear every day. Look no further than our 100% polyurethane classic flat. This flat is designed with a pointed toe shape and flattening profile. Make it the perfect choice for everyday wear. The ultra flexible, lightweight and durable TPRO. Das kann man verbessern, wenn man diese Response Length links rechts verändert. Okay, aber das war ist ja eigentlich Pink auf jeden Aber das ist ja schon mal ein guter Start. Genau. Ja, das war schon schlimmer, ne? Also. Ja, genau. Und das kann man jetzt als API verwenden, GPT-3 und in seinen eigenen. Das heißt, ich hau dem eine Tabelle rein, Und dann erzeugt er praktisch so lesbare Beschreibungstexte. Ja? Genau. Also Texte. Okay. Aber wie gesagt, da muss noch einiges passieren. Und ich stelle mir so ein bisschen auch die ethische Frage. Also das muss ja auf wahnsinnig großen Datenmengen trainiert werden. Und das kostet unglaublich viel Energie. Dieses Training der neuronalen Netze, das wird jetzt eben mit Microsoft-Servern gemacht. Ja. Und wenn man dann Anpassungen macht, also wenn jetzt eine neue Version kommt und man wieder neue Daten mit reinbezieht, dann muss das Ganze neu trainiert werden oder zumindest Teile neu trainiert werden. Und das sind so viele Billionen Parameter, oder ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es sind sehr viele Parameter, dass es halt einfach sehr rechenintensiv ist, weil immer jeder Parameter wieder angepasst wird und das ist halt nicht wirklich energieeffizient. Und das wird dann zu Recht kritisiert. Es gibt im Bereich der KI so zwei Lager. Es gibt Leute, die sagen, Machine Learning, Deep Learning, also Deep Learning ist Machine Learning mit noch mehr Daten und ganz tiefen neuronalen Netzen. Das ist super und das ist der heilige Gral am Ende. Wenn wir nur genug Daten haben, dann können wir die beliebige Probleme lösen, die komplexesten Probleme. Wir brauchen einfach ausreichend Daten. Und dann gibt es ein anderes Lager, das ist das traditionellere Lager, die sagen, ja, nee, diese regelbasierte KI, also KI splittet sich auf einmal in regelbasiert und einmal im Lernend, also Machine Learning. Die Regel, die werden wir nicht ersetzen können. Wir brauchen auch diese Logiksysteme. Wir brauchen die Wissensrepräsentation. Und das ist so ein bisschen die Diskussion, sag ich mal. Die ist wesentlich energieeffizienter, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, weil Logiksysteme, das ist ja dann letztendlich explizite Buchstaben. Also im Prinzip muss ich eine CO2-Bilanz von dem Ding machen, ob es nicht mehr CO2 spart, als es verbraucht. Also es müsste mehr CO2 einsparen, als es sozusagen verballert. Ne? Es wird sehr wenig wird wirklich CO2 sparen. Also das Hauptproblem überhaupt ist auch, dass wir diesen digitalen Fußball haben, dass wir so wahnsinnig viele Daten in der Cloud speichern, dass wir so wahnsinnig viel Streaming machen. Die wenigsten wissen, dass wenn man die Qualität ein bisschen vermindert, dass man da auch einiges für die Umwelt tun kann. Also wenn ich ein YouTube-Video schaue, dann kann ich es ja auch theoretisch, wenn es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, da ein Hochglanzbild zu haben, kann ich auch die Qualität runtersetzen. Oder wenn ich es nicht auf einen ganz großen Bildschirm gucke, sondern eh nur auf einen kleinen. Wenn ich es am Handy, Smartphone schaue, dann teile ich vielleicht auch nur den Ton an, höre, wenn ich nebenher was mache. Das ist ein Punkt und ansonsten kann man so ungefähr, man sagt ungefähr so ein 3-minütiges YouTube-Video auf mittlerer Qualität kostet mindestens eine AA, so eine standardbekannte Batterie. Und wenn man das jetzt so hochrechnet, wenn ich ja mal so einen Netflix-Film schaue, das sind doch mehr, also sind doch einiges mehr als 3 Minuten, wie viele Batterien dann da so runterpurzeln sozusagen, dann ist das vielleicht plakativ. Und das müsste man so als Overlay machen, ne? Wo dann immer eine Batterie so runterfällt. Dann von der Decke. Das wäre mal ein Browser-Plugin. Genau, und deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch, jetzt wieder zum GPT-3 zurückzukommen. Also, ich meine, wir haben auf der einen Seite Digitalisierung allgemein. Ich denke, Dokumente zu digitalisieren ist schon sinnvoll, aber wenn wir im Bereich dieser großen Datenmengen gehen und auch was wir alles an Videos produzieren und eben auch was jeder persönlich in der Cloud ablegt. Google bietet ja kostenlosen Speicherplatz von 15 Gigabyte beispielsweise an. Und wenn ich mir ein neues Konto anlege, habe ich wieder 15 Gigabyte. Und ich kann unlimitiert Konten erstellen. Und das ist schon sehr fragwürdig. Und dann haben wir die Kühlung, wir haben also einmal den Strom, den die Server verbrauchen. Dann haben wir die Kühlung, die noch dazukommt. Einige Firmen verlegen da schon ihre Serverfarmen ins ewige Eis, was jetzt auch nicht unbedingt so toll ist. Oder ins unters Meer und so. Aber nochmal zurück zur KI. Die KI kann dann wieder die Energie optimieren. Ja. Da habe ich ein YouTube-Video drüber auch gemacht. Es gibt eine Reihe von KI-Erklärvideos von BMT. Da kann man vielleicht auch mal den Link teilen. Ja, genau. Ich schaue gerade zum Klimawandel. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie man optimieren kann, ist die Speicher, also die Nutzung. Ist das BMT von Global oder? BMT AG, also wenn du in YouTube BMT Leerzeichen AG eingibst, kommst du auf so eine Playlist. Das sind so ein bisschen mehr als 60 Videos, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ungefähr publiziert habe. BMT, und da ist zum Beispiel auch Technology, oder? Genau, AG. Und dort habe ich so die großen die wichtigen Themen zur künstlichen Intelligenz. Ja, wenn du jetzt auf Videos gehst, sieht man eine kleine Übersicht. Erstmal natürlich auf Abonnieren und auf das Glocke. Auch, sehr gut. Ja, genau. Dann auf Videos. Also wir müssen jetzt sagen, das ist deine vorhergehende Firma. Ne? Also, richtig, genau. So. Und dort sieht man jetzt einige Videos zu den Themen der KI und da oben sieht man eben auch dieses KI gegen den Klimawandel, von dem ich spreche. Oder hier dieses Smart City Thema, das geht sicher auch in die Richtung, ne? Weil da geht es ja dann auch Um Umweltthemen, genau. Und da ist also jetzt eine Möglichkeit, diese Server effizienter zu machen, dass der Energieverbrauch mithilfe von künstlicher Intelligenz optimiert wird. Und dann auf der anderen Seite die Smartphone-Nutzung zu optimieren, weil man hat ja sehr viele Apps geöffnet immer am Smartphone. Und das ist nicht effizient, weil das muss immer wieder rechnen. Da ist ein Speicher drin. Ja. Und wenn man jetzt vorhersagen kann, wenn man jetzt vorhersagen kann, welche Apps wann voraussichtlich geöffnet und geschlossen werden, dann kann man das Handy so drauf einstellen, dass es sich daran anpasst und dadurch dann diese Vorhersagen machen. Ja. Das wäre natürlich super, ja. So wie bei meiner Uhr irgendwie der Walking Detector nur anspringt, wenn ich 5 Minuten zügig gelaufen bin, ne? Könnte praktisch mein Handy wissen, jetzt geht er in die Nähe vom Supermarkt. Da im Supermarkt geht er immer dort ins WLAN und ruft die Einkaufsliste auf. Also mache ich das schon mal für ihn, ne? Das wäre ja eigentlich ganz praktisch. Also KI ist auf jeden Fall allgegenwärtig und KI wird in Zukunft viel, viel wichtiger, auch noch weiter werden. Wir sind in Europa da erst ganz am Anfang eigentlich. USA und China sind da viel weiter. Die sind auch deutlich innovationsfreudiger. Da kommt noch viel mehr und es wird jetzt für die KMUs irgendwann auch mal so sein, dass sie wirklich auch der Zwang schon, kann man auch sagen, dann endlich mal da auch anzufangen. Ja. So wie das mit der Digitalisierung allgemein jetzt langsam so der Fall ist, digitale Transformation. Ja. Aber ein bisschen dauert es noch, ich denke auch so 5 bis 10 Jahre vielleicht. Und da muss man, dann ist halt auch wirklich sehr wichtig, diese Ethik einmal und vielleicht gehört es auch so ein bisschen mit rein, der Umweltaspekt, ja. Dass man das immer im Kopf behält. Und ich muss ehrlich zugeben, am Anfang auch immer auf dieser Seite Machine Learning, Deep Learning, das ist natürlich faszinierend, macht viel mehr Spaß, weil da kommen auch spannendere Dinge raus, als wenn ich jetzt von Hand hingehe und Regeln programmiere für so ein Wissenssystem. Aber ich sehe nach diesen ganzen Abwägungen mit Energieverbrauch und Umwelt auch, dass wir da schauen müssen, dass wir uns da nicht reinsteigern. Und es gibt sehr, sehr viele Publikationen in der Forschung, wo es eigentlich nur darum geht, ich habe jetzt ein Modell, ich habe ein neues Modell und dieses Modell ist irgendwie 2% besser als das alte Modell und hat noch mehr Daten verwendet und noch ein tieferes neuronales Netz mit noch mehr Schichten. Es ist 2% besser mit 10-mal mehr Daten, ne? Irgendwie sowas. Es ist halt noch ein bisschen komplexer, aber dafür habe ich wieder wahnsinnig viel Trainingszeit verwendet. Und also da muss man wirklich gucken. Und dann ist ein anderes Thema noch sehr interessant, auch die Erklärbarkeit der KI. Also wenn jetzt Entscheidungen zustande kommen, besonders interessant im Bereich Recht und Medizin, möchte ich wissen, warum hat jetzt die KI entschieden, dass da jemand verurteilt wird? Oder warum hat die KI entschieden, dass diese und jene Therapie angewendet werden soll? Oder warum hat die KI entschieden, dass die und die Person zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird? Oder warum hat die KI entschieden, dass das Polizeiauto jetzt in diesen Stadtteil fahren soll und mal 5 Leute zufällig kontrollieren soll? Solche Dinge. Ne? Also weiß ich auch nicht nur, warum, also nicht nur ethisch die Frage stellen, sondern auch, die Frage, wie ist das überhaupt passiert? Ne? Genau. Und da gibt es auch Videos in der Playlist dazu, einmal zur Erklärbarkeit, Explainable AI, und einmal zum KI, künstliche Intelligenz im Personalwesen, wo es auch um diese ethische Frage geht, ja, wenn ich so einen Recruiter oder einen, diese Entscheidung über ein Bewerbungsgespräch oder auch um Unterlagen zu beurteilen habe, das ist natürlich immer schwierig, da gibt es Diskriminierung und so weiter. Aber dieses Thema ist jetzt, um nochmal die Brücke zu schlagen, zu diesem, mache ich regelbasierte KI oder mache ich maschinelles Lernen oder Deep Learning, ist es natürlich mit dem regelbasierten System viel, viel einfacher, das zurückzuverfolgen. Mhm. Beziehungsweise ist es eigentlich sehr einfach. Ja, weil du die Regel ja reingebaut hast, ne? Also mit Maschinen. Kann man sagen, lade gleich viele Männer wie Frauen ein, zum Beispiel. Ne? Gut, das ist... Also man hat jedenfalls explizite Regeln und beim Machine Learning hat man diese Statistik. Und da gibt es natürlich jetzt einen Zweig, die das versuchen zu visualisieren. Das ist sehr interessant. Da wird dann visualisiert, welche Wörter waren für diese oder jene Klassifikation bedeutsam. Also was wurde besonders stark gewichtet, um zu unterscheiden, dass diese oder jene Entscheidung getroffen wird. Auf der einen Seite bei den Texten. Bei den Bildern kann man dann visualisieren für die Klassifikation, welche Bildbereiche waren wichtig. Dann gibt es aber dann auch so Sachen wie, man hat gemerkt, ja, ich will unterscheiden, ob es ein Wolf oder ein Hund ist. Mhm. Aber Wölfe waren hauptsächlich im Schnee abgebildet. Und dann hat die KI irgendwann aufgrund des Datensatzes angefangen zu sagen, ja, okay, da ist Schnee drauf mit dem Tier, dann ist es ein Wolf. Ja. Das konnte man dann sehr gut sehen. Dann konnte man sehen, also dieser Bildbereich wurde eingefärbt. Also ein Hund im Schnee ist halt dann einfach ein Wolf. Ist ein Wolf, ja. Und das wurde eingefärbt und das macht die Erklärbarkeit. Also man führt jetzt eine Entscheidung, eine Klassifikation wieder auf die Merkmale zurück. Mhm. Und da wird sich noch einiges tun. Und ich denke eben, dass wir da auch wieder einen Anreiz haben, zurück zur regelbasierten KI zu gehen. Zumindest teilweise. Gut, ich fasse mal zusammen. Also wenn jemand die Idee hat, dass er eine Menge Daten hat und glaubt, dass Entscheidungsprozesse automatisierbar wären, dann kann er auf dich zukommen und du behältst das Energiethema im Blick, du behältst das Ethikthema im Blick, du behältst das Erklärbarkeitsthema im Blick und am Schluss funktioniert es auch noch. Genau, also Abwägung aller Rahmenbedingungen sozusagen. Ja. Also es ist sehr vielschichtig. Heißt jetzt deine Firma wie du oder heißt sie noch irgendwie anders? Die heißt AI for Future Data Consulting Philipp Sharp. Okay, also AI for Future. Ich suche es mir nochmal raus. Damit unter AIforFuture.solutions kann man die Webseite erreichen. Alles klar. Wunderbar. Das baue ich einfach in den Titel ein. Gerne. Und das war ganz prima. Jetzt, das habe ich jetzt, haben wir vorher nicht abgesprochen, aber vielleicht hast du ja eine Idee, weil ich habe überlegt, ich mache da so eine Staffelstab-Geschichte draus. Es wird dann, wir haben wahrscheinlich jetzt zwei Starts, ja, und dann frage ich die Leute immer, hast du eine Idee, wen sollte ich denn hier in dieser Reihe als nächstes von CyberLago mal interviewen? Gibt es irgendjemand, entweder mit dem du schon zusammenarbeitest, oder wo du sagst, das wäre mal ganz, ganz interessant, mit denen zu reden. Aus dem Netzwerk jetzt, ich meine, aus der Firma BMT haben wir den Thomas Sievering, meinen Kollegen. Okay, ja. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei dem das Interesse ist. Ich werde einfach mal anklopfen und sagen, er sei vorgeschlagen worden für diese Reihe. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Und ansonsten natürlich den Ralf Walter. Der ist ja auch bekannt von MindUp. Der ist ja schon sehr lange, denke ich, auch in CyberLago und sehr lange im Bereich Datenanalyse und ich stelle Data, fest, dass in CyberLago so die Unternetzwerke durchaus differieren. Dass so die harten ITler eher mit den harten ITlern abhängen und die etwas anderen, ich bin ja eher so ein Kommunikationsfuzzi, die hängen dann wiederum mit anderen ab. Aber das können wir ja ändern. Genau, dazu haben wir ja das hier angeworfen, damit sich hier Leute ein bisschen besser kennenlernen. Wir müssen uns jetzt an der Stelle natürlich entschuldigen bei denen, die den Podcast hören. Die haben jetzt natürlich die ganzen Beispiele nicht gesehen, aber die können ja dann mal auf YouTube beim Kanal Oliver Gassner vorbeigucken und da mal kurz dann sich die Bilder zusätzlich dazu angucken. Das ist mir dann an der Stelle jetzt erst eingefallen, dass man das hätte vielleicht genauer beschreiben müssen. Das macht aber fast gar nichts. Philipp, ich danke dir ganz herzlich. Und für alle anderen, lebt lange in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Ich danke dir für die Einladung. Jo, gerne.